Ausspruch über Ägypten. Jahwe fährt einher auf leichter Wolke und gelangt nach Ägypten, da erbeben vor ihm die Götzen Ägyptens, und das Herz der Ägypter verzagt in ihrer Brust. Dann werde ich Ägypter gegen Ägypter aufstacheln, dass sie gegeneinander kämpfen, Bruder gegen Bruder, Freund gegen Freund, Stadt gegen Stadt, Reich gegen Reich. Und der Verstand, der in den Ägyptern ist, soll ausgeleert werden, und ihre Überlegung will ich zunichte machen, dass sie die Götzen der Beschwörer befragen sollen, die Totengeister und Wahrsagegeister. Und ich will die Ägypter der Gewalt eines harten Herrn preisgeben, und ein strenger König soll über sie herrschen, lautet der Spruch des Herrn, Jahwes der Herrscher. Die Wasser im Nil werden versiegen und der Strom bis auf den Grund austrocknen. Und die Nilame werden stinken, die Kanäle Ägyptens seicht werden und austrocknen, Rohr und Schilf verwelken. Die Auen am Nil, an der Mündung des Nils, und alle Saaten am Nil werden verdorren, vertrieben und verschwunden sein. Und die Fischer werden seufzen und trauern werden alle, die die Angel im Nil auswerfen und die das Netz über die Wasserfläche breiten, werden sich abhärmen. Und ratlos werden die, welche gehechelten Flachs verarbeiten und Weißzeuge weben. So werden Ägyptens Grundpfeiler zertrümmert, alle Lohnarbeiter sind seelenbetrübt. Eitel Narren sind die Beamten in Zoan, die weisesten Berater des Pharao, ihre Ratschläge werden dumm. Wie könnt ihr zum Pharao sprechen, ich stamme von den Weisen ab, von den Königen der Vorzeit? Wo sind denn deine Weisen? Sie mögen dir doch verkündigen und erkennen, welche Absicht Jahwe der Herrscharen gegen Ägypten hegt. Als Narren stehen die Beamten von Zoan da. Getäuscht sind die Beamten von Nof. Ins Taumeln bringen Ägypten, die den Eckstein seiner Kasten bilden. Jahwe hat in ihnen einen Geist des Schwindels bereitet, infolgedessen bringen sie Ägypten in all seinem Tun zum Taumeln, gleich wie ein Trunkener in seinem Gespei umhertaumelt, und leistet Ägypten kein Werk, das Kopf und Schwanz, Palmzweig und Binse vollbrächte. An jenem Tage werden die Ägypter wie Weiber werden und voll Angst und Furcht vor der Hand Jahwes der Herrscharen sein, die er gegen sie schwingen wird. Und das Land Juda wird für die Ägypter ein Gegenstand des Schreckens sein. So oft man es gegen sie erwähnt, werden sie in Furcht geraten wegen der Absicht Jahwes der Herrscharen, die er gegen die Ägypter hegt. An jenem Tage werden 5 Städte im Land Ägypten die Sprache Kanans reden und zu Jahwe der Herrscharen schwören. Eine von ihnen wird Stadt der Gerechtigkeit heißen. An jenem Tage wird es einen Altar Jahwes mitten im Land Ägypten und einen Mahlstein Jahwes an seiner Grenze geben. Das wird für Jahwe der Herrscharen als Zeichen und als Zeuge im Land Ägypten dienen, wenn sie vor Drängern zu Jahwe schreien, so wird er ihnen einen Heiland senden, der wird für sie streiten und sie erretten. Und Jahwe wird sich den Ägyptern offenbaren, und die Ägypter werden Jahwe jenes Tages erkennen und ihn mit Schlachtopfern und Speisopfern verehren und Jahwe Gelübde tun und sie auch einlösen. So wird Jahwe die Ägypter schlagen und heilen, und werden sie sich zu Jahwe bekehren, so wird er sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. An jenem Tage wird eine gebahnte Straße von Ägypten nach Assyrien gehen, so dass die Assyrier Ägypten und die Ägypter Assyrien besuchen, und die Ägypter vereint mit den Assyriern Jahwe verehren. An jenem Tage wird sich Israel als der Dritte zu Ägypten und zu Assyrien gesellen, als ein Segen inmitten der Erde, die Jahwe der Herrscharen gesegnet hat, indem er sprach. Gesegnet sei mein Volk Ägypten und Assur, das Werk meiner Hände, und mein Erbbesitz Israel,